schon selber bin. Ich hab nie daran gezweifelt und hab es längst kapiert. Du bist so hässlich wie das fette Schwein, dich zur Zeit regiert. Einigkeit und Recht, du weißt schon die Lüge der Nation. Die ganze Hymne Wort für Wort, nur ein ungenierter Hohn. Bedeutungslos in dieser Welt, nichts ist hier, was für mich zählt. Ich schreiß laut in dein Gesicht, schwarz Gott, ich scheiß auf dich. Wie könnte ich dich lieben, du von Gott gehasstes Kind? Hast mir nie etwas gegeben, was ich nicht schon selber bin. Ich hab nie daran gezweifelt und hab es längst kapiert. Du bist so hässlich wie das fette Schwein, das nicht zur Zeit regiert. Ich hab nie daran gezweifelt und ich hab es längst kapiert. Du bist so hässlich wie das fette Schwein, das nicht zur Zeit regiert. Wie könnte ich dich lieben, du von Gott gehasstes Kind? Hast mir nie etwas gegeben, was ich nicht schon selber bin. Ich hab nie daran gezweifelt, ich hab es längst kapiert. Du bist so hässlich.